Die keynesianische Lehre scheitert an der Praxis. Ich hatte als Student seit 1967 die wirtschafts- und finanzpolitische Diskussion intensiv verfolgt und war seit 1970 zunehmend enttäuscht, dass die Kehrseite einer keynesianischen antizyklischen Politik, nämlich die Bildung von Haushaltsüberschüssen im Konjunkturaufschwung, so gar nicht zustande kam. Im Gegenteil, die öffentlichen Haushalte expandierten wie nie zuvor, auch wenn das Defizit bis 1973 überschaubar blieb. Einnahmen und Ausgaben liefen erkennbar auseinander. Dagegen nützte sich die Wirkung der expansiven Haushaltspolitik auf das Wirtschaftswachstum offenbar ab. Dieses sank nämlich, während die Preise stärker stiegen als jemals zuvor. Mein sich allmählich aufbauendes Unbehagen fand eine theoretische Fundierung, als ich im Wintersemester 1969-70 in Bonn das Seminar Inflationstheorie bei Professor Timmermann besuchte und im Sommer 1970 zur Vorbereitung auf das Diplomexamen in meinem Wahlfach Geld und Kredit die Aufsatzsammlung Geldtheorie und Geldpolitik von H.G. Johnson las. Folgende Einsichten, die ich damals gewann und seitdem einerseits fortentwickelte, andererseits immer wieder hinterfragte, sind bis heute prägend für meine ökonomische Analyse und mein ordnungspolitisches Denken. Die Wirkungen von Maßnahmen der Wirtschafts-, Währungs- und Finanzpolitik werden beeinflusst von den Erwartungen der Wirtschaftssubjekte. Erwarten Sie zum Beispiel fallende Preise, Deflation, so werden Sie Ausgaben eher aufschieben. Erwarten Sie steigende Preise, so werden Sie dies bei Ihren Lohnforderungen und als Unternehmen bei Ihrer Preispolitik berücksichtigen. Erwarten Sie einen Anstieg der Inflationsrate, steigt der Druck auf Lohn- und Preiserhöhungen. Steigende Inflationserwartungen können Inflation zur selbsterfüllenden Prophezeiung machen. Inflationserwartungen sind nicht stabil, sondern ändern sich im Zeitablauf, abhängig von den Erfahrungen, die die Wirtschaftssubjekte machen. Bei niedrigen Inflationserwartungen kann zum Beispiel ein expansiver Impuls, der zu einem Anstieg der Inflation führt, zu steigender realer Nachfrage und damit zu sinkender Arbeitslosigkeit führen. Dieser kurzfristige Trade-off zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit wird dargestellt in der sogenannten Phillips-Kurve. Merken die Wirtschaftssubjekte allerdings, dass bei expansiven Impulsen die Inflation steigt, so ändert sich ihr Verhalten. Das bedeutet, dass man die Inflationsdosis kontinuierlich erhöhen muss, um dieselbe Wirkung auf Wachstum und Arbeitsmarkt zu erhalten. Die wiederholte Anwendung dieser Therapie kann zu Stagflation führen, einer wirtschaftlichen Stagnation mit wachsender Arbeitslosigkeit bei gleichwohl hohen und steigenden Inflationsraten. Die Multiplikatoren und realen Wirkungen einer Fiskalpolitik, die die gesamtwirtschaftliche Nachfrage gezielt beeinflussen will, sind variabel und haben zudem schwer prognostizierbare zeitliche Verzögerungen. Wirkungen treten oft erst dann ein, wenn sie schon nicht mehr nötig bzw. schädlich sind. Zudem hat die Politik die Tendenz, Konflikten auszuweichen. Deshalb findet Nachfragestützung durch Defizite im Abschwung häufiger und in größerem Ausmaß statt als die spiegelbildliche Zurückhaltung im Aufschwung. In der politischen Wirklichkeit führt deshalb keynesianische antizyklische Politik leicht zu kontinuierlich steigender Staatsverschuldung bei ungewissen Wachstums- und Beschäftigungseffekten. Auch die Wirkungen diskretionärer Geldpolitik sind unsicher und variabel. Richtig ist aber, dass ohne ausreichendes Geldangebot keine Inflation entstehen kann. Es gilt Milton Friedmans Erkenntnis, dass Inflation stets ein monetäres Phänomen ist. Richtig ist deshalb eine verstetigte Geldpolitik, die die Stabilisierung von Inflationserwartungen auf niedrigem Niveau zum Ziel hat. Geboten ist es aber auch, das Geldangebot ausreichend knapp zu halten. Eine reichliche Versorgung mit zu billigem Geld kann die Neigung zu riskanten Finanzierungen und zu Vermögensblasen mit sich bringen. Die Geldpolitik muss auch straff genug sein, um jederzeit nicht stabilitätsgerechte Verhaltensweisen sanktionieren zu können. Die Fiskalpolitik sollte sich auf stetige Aufgabenerfüllung bei möglichst wenig Neuverschuldung konzentrieren und antizyklisches Gegensteuern nur in wenigen extremen Ausnahmesituationen einsetzen. Es war und ist dagegen meine Überzeugung, dass der Versuch, mit der Fiskalpolitik fein zu steuern und konjunkturelle Schwankungen weitgehend auszugleichen, nur mit einem Übermaß an Staatsverschuldung enden kann.